Die Nachkommen Aarons aber hatten auch ihre Abteilungen. Die Söhne Aarons waren Nadab, Abihu, Eleasar und Itamar. Nadab und Abihu aber starben vor ihrem Vater, ohne Söhne zu hinterlassen, und so bekleideten nur Eleasar und Itamar das Priesteramt. Und David nebst Zadok, der von den Nachkommen Eleasars war, und Ahimelech, der von den Nachkommen Itamars war, teilten sie je nach ihrem Amt in ihren Dienst ein. Es befand sich aber, dass die Nachkommen Eleasars hinsichtlich der Geschlechtshäupter zahlreicher waren, als die Nachkommen Itamars, daher teilte man sie so, dass auf Eleasar 16, auf Itamar 8 Familienhäupter kamen. Und zwar teilte man sie, die einen wie die anderen, durchs Los ab, denn es gab Fürsten des Heiligtums und Fürsten Gottes sowohl unter den Nachkommen Eleasars, als unter den Nachkommen Itamars. Und Semaja, der Sohn Netanels, der Schreiber aus der Zahl der Leviten, schrieb sie auf in Gegenwart des Königs und der Fürsten und des Priesters Zadok und Ahimelechs, des Sohnes Abjatars, sowie der Familienhäupter der Priester und Leviten. Je eine Familie wurde von der Linie Eleasar und je eine von der Linie Itamar ausgelost. Das erste Los fiel auf Jojarib, das zweite auf Jedaja, das dritte auf Harim, das vierte auf Seorim, das fünfte auf Malchia, das sechste auf Miyamin, das siebente auf Hakos, das achte auf Abia, das neunte auf Jesua, das zehnte auf Sechania, das elfte auf Eliasib, das zwölfte auf Jakim, das dreizehnte auf Hoppa, das vierzehnte auf Jesebeab, das fünfzehnte auf Bilga, das sechzehnte auf Immer, das siebzehnte auf Hesir, das achtzehnte auf Hapizes, das neunzehnte auf Petaja, das zwanzigste auf Jeeskel, das 21. auf Jachin, das 22. auf Gamul, das 23. auf Delaja, das 24. auf Masja. Das ist ihre Amtsordnung für ihren Dienst, den Tempel Jahwes zu betreten, gemäß der Vorschrift, die ihr Anherr Aaron für sie erlassen hatte, so wie es Jahwe, der Gott Israels, ihm befohlen hatte. Was aber die übrigen Nachkommen Levis betrifft, so waren von den Nachkommen Amrams Subael, von den Nachkommen Subels Jedeja, von den Nachkommen Reabjas das Oberhaupt Jesja, von den Jezaritern Selomot, von den Nachkommen Selomos Jahat, von den Nachkommen Hebrons aber waren Jeria, das Oberhaupt, Amaja, der zweite, Jahasil, der dritte, Jekamim, der vierte. Die Nachkommen Usils waren Micha, von den Nachkommen Michas Samir. Der Bruder Michas war Jissia, von den Nachkommen Jissias war Sachaja. Die Nachkommen Meraris waren Mali und Muse, und die Nachkommen seines Sohnes Jasia. Die Nachkommen Meraris von seinem Sohne Jasia waren Soham, Sakur und Ibri. Von Mali war Eleasar, der hatte keine Söhne. Von Kis, die Nachkommen Kis waren Jeramel. Die Nachkommen Muses waren Mali, Eder und Jerimot. Das sind die Nachkommen der Leviten nach ihren Familien. Und auch sie warfen Lose, so gut wie ihre Stammesgenossen, die Nachkommen Aarons, in Gegenwart des Königs David und Zadoks und Ahimelechs und der Familienhäupter der Priester und Leviten, und zwar die Familienhäupter so gut wie ihre jüngeren Brüder.